Friedrich erkennt die Verfinsterung des Horizonts. Er sieht die Rüstung Österreichs und Russlands. Aus dem Haag gelangt ihm der Bericht des holländischen Gesandten in Petersburg zur Kenntnis, der die ganze Größe der Gefahr enthüllt. Der König muss handeln, ehe die Gegner zu mächtig geworden. Ende August noch muss er losschlagen, dann kommen die Franzosen und Russen im gleichen Jahre nicht mehr auf die Kriegsschauplätze, er kann also seine gesamten Kräfte gegen Österreich werfen. Sachsen und Prag sind für dieses Jahr sein Ziel. Auf eine Anfrage in Wien nach dem Sinn der Rüstungen wird von dort mit dem Hinweis auf die in Europa herrschende Gärung geantwortet. Eine zweite befristete Anfrage wird von Kaunitz abgewiesen. Am 29. August marschieren bereits die Preußen in Sachsen ein, das erst im letzten Augenblick verständigt wird. Friedrich hält seinen Einzug in Dresden. Auf der Hochfläche östlich von Pirna versammelt, wird die sächsische Armee von den Preußen eingeschlossen. Der zum Entsatz heranrückende österreichische General Braune wird am 1. Oktober bei Lobositz zurückgeworfen, nähert sich aber trotzdem, allerdings durch die Elbe getrennt, bis auf 15 Kilometer seinen Bundesgenossen, die jedoch bereits völlig erschöpft am 16. Oktober kapitulieren müssen. Die sächsischen Soldaten müssen in das preußische Heer eintreten, die Generäle und der Kurfürst erhalten freien Abzug. Die Österreicher gehen nach Böhmen zurück, die Preußen überwintern, da der Stoß nach Böhmen unmöglich geworden ist, in Sachsen. Die Bundesgenossen der Kaiserin halten zur Stange. Frankreich geht mit Österreich eine Offensivallianz mit dem Plane der Aufteilung Preußens ein. Russland wird in Ostpreußen angreifen, auch Schweden schließt sich dem Bund an, das Reich aber beschließt nach einem Dehortationsschreiben an Friedrich zu Regensburg den Reichskrieg und die Reichsbewaffnung. Allerdings gegen zahlreiche Stimmen am 10. Jänner 1757. Frankreich schließt mit den kleineren deutschen Staaten Soldverträge ab, so mit Bayern, Kurköln, Kurpfalz und Württemberg. Großbritannien, seit 1755 mit Frankreich im Kriegszustand, tritt erst unter William Pitt energischer in den Krieg ein. Aber Hannover, das ihm in Personalunion verbunden, ist mit dem Herzen nicht bei der Sache und die englische Hilfe kann demnach zunächst nicht sehr imponierend sein. So weiß der König von Preußen, dass es ums Ganze geht. Er muss siegen. Seinem Kabinettsminister Graf von Finkenstein gibt er die Instruktion, dass im Falle seiner Gefangennahme auf seine Person keine Rücksicht zu nehmen sei. Schatz, Ministerium und königliche Familie seien im Fall seiner Niederlage nach Magdeburg, Küstrin oder Stettin zu retten. Falle er, dann habe sogleich Huldigung für den Thronfolger Friedrich Wilhelm zu erfolgen. Im April 1757 greift der König in vier Kolonnen Böhmen an. Nach durchgeführter Vereinigung stürmen diese gegen die feste Stellung der Österreicher bei Prag am 6. Mai an. Im erbitterten Kampfe, bei dem Feldmarschall Schwerin fällt, auf österreichischer Seite aber der tüchtige Braune tödlich verwundet wird, werden die Kaiserlichen nach Prag zurückgeworfen und belagert. Indes ein Entsatzheer unter dem Feldmarschall Grafen Daun, dem Friedrich nur mit einem Teil seines Heeres entgegentritt, vermag den Preußen am 18. Juni bei Kolin eine schwere Niederlage zu bereiten. Die Belagerung muss aufgehoben werden, der König muss nun die Pässe nach Sachsen verteidigen. Aber sein Bruder Prinz August Wilhelm lässt sich von Daun mit seinem Heeresteil aus Jungbunzlau nach Bautzen manövrieren und hat schwere Verluste. Unter harter Missbilligung seiner Kommandostelle enthoben, ist er bald am 12. Juni 1758 gestorben. Daun aber steht nun drohend in der Lausitz. Friedrichs Lage ist geradezu verzweifelt. Das englische Hilfsheer unter dem Herzog von Cumberland ist nach einer Schlacht bei Hastenbeck am 26. Juli hinter die Weser zurückgegangen und muss in einer schmählichen Kapitulation Hannover räumen. Zur selben Zeit ist der Herzog von Braunschweig, bei dem sich auch des Königs Freund General Winterfeld befindet, von den Österreichern bei Meuß an der Neiße am 7. September geschlagen worden. Winterfeld ist den im Kampf erlittenen Verletzungen erlegen. Nicht genug damit, ist in Ostpreußen das Landwehrkorps Lewald von den Russen bei Großjägerndorf zurückgeworfen worden. Auch die Schweden greifen bereits an. Des Königs Unglück zu vollenden, naht von Thüringen her, allerdings eine Karikatur des Soldatentums, die eilende Reichshilfe, mit der sich die zweite französische Armee unter Soubise vereinigt. Gegen diese Streitkräfte wendet sich Friedrich, doch weicht der Gegner der für den Preußenkönig erlösenden Schlacht aus. In Ostpreußen kann sich Lewald von den Russen lösen und die Schweden zum Rückzug veranlassen. Die französische Nordarmee stockt merkwürdig in ihrem Vormarsch. Ernst zu nehmen sind nur die Österreicher. General Haddick hat es sogar zu Wege gebracht, mit etwa 3500 Mann im Handstreich Berlin am 16. und 17. Oktober zu besetzen, aus dem er als Brandschatzung eine Summe von 185.000 Talern mitbringt. Aber der König hat nun die Reichsarmee zum Kampfe gestellt. In nicht 2 Stunden Kampfdauer schlägt er unter lächerlich geringen Verlusten seinerseits Reichsarmee und Franzosen bei Rosbach am 5. November in die Flucht. An dieser einzigartigen Entscheidung hat die preußische Kavallerie, jetzt eine wahre Kerntruppe der Armee unter Seydlitz, einem der größten Reiterführer der Weltgeschichte, den Hauptanteil. Die eben Geschlagenen werden sobald nicht mehr auf dem Schlachtfelde erscheinen. England aber verwirft nunmehr die hannoversche Kapitulation und erneuert den Feldzug im Norden. Ein preußischer General, Prinz Ferdinand von Braunschweig, übernimmt das Kommando über die englisch-hannoverschen Streitkräfte. Der König hat den Rücken gesichert, als er auf die Österreicher losgeht, die eben darin sind, Winterquartiere in Schlesien zu beziehen. Er weiß, dass der Versuch, sie zu vertreiben, ein Kampf auf Leben und Tod wird. Am 14. November hatten die Österreicher Schweidnitz erobert, am 22. November den Herzog von Braunschweig-Bevern bei Breslau geschlagen und kurz darauf gefangen genommen. Dann hatte sich Breslau ergeben. Der König vereinigt sich zu Parchwitz mit dem Rest der Armee Beverns. Karl von Lothringen, Friedrich an Zahl weit überlegen, wendet sich langsam gegen ihn. Aber der Methodiker Daun, der dem Schwager der Kaiserin zur Seite steht, ist dem dämonischen Ungestüm des um seine Krone und sein Preußen kämpfenden Friedrich nicht gewachsen. Er lässt sich durch die Bewegungen des verwegenen Gegners täuschen, der ihm am 5. Dezember durch die schiefe Schlachtordnung das Missverhältnis an Zahl ausgleichend bei Leuden mit der wilden Kraft des Siegenmüssens anfällt. Es ist der größte Tag jenes Preußentums, das der große König in seiner höchsten Form recht eigentlich erst geprägt hat. Ein feindliches Schicksal zu bezwingen, eine Hingabe an das Ganze, die den Führer beseelt und von ihm auf den letzten seiner Soldaten übertragen wird, eine Willenssonne, strahlend aus seinen stahlblauen Augen, die ebenso wie sein eigenes Leben durchglüht, verzehrend, drängend, bestimmend auch das seiner Führer und Krieger beseelt. Jenes harte und sieghafte, du bist nichts, alles aber ist der Sieg für das Vaterland. Das Ganze erhebt sich in leuchtendem Triumph über dem höchsten Opfer, seien es Mühen, Wunden oder Tod des Einzelnen, der ihm dient. Läuten ist der größte Tag in Friedrichs Leben.